Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht auch wieder eine freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Marie. Und Marie ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marie. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich im letzten halben Jahr einen wundervollen Menschen kennengelernt habe. Mhm. Und ich mich wirklich mein Herz verloren habe. Und das war auch alles schön und alles toll. Und wir haben uns beide verliebt, hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Und irgendwann wurde er halt ganz komisch und hat halt immer gesagt, ich bin zwar das, was er will, aber nicht das, was er braucht. Und und er war halt Zeuge Jehova. Oh. Ja, das hat er mir halt ganz am Anfang schon gesagt, aber ich habe halt gedacht, okay, ich bin halt auch katholisch. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann mich wundert, dass ihr euch überhaupt kennengelernt habt, dass er sich auf dich eingelassen hat ein halbes Jahr. Ja, das war halt auch ganz komisch. Also wir haben uns halt über die Arbeit kennengelernt, wir mussten halt zusammen arbeiten. Und da haben wir uns auch kennengelernt und haben uns halt sofort total gut verstanden. Mhm. Total. Und also er hat auch nie über die Zeugen Jehovas geredet. Erst halt, als ich damit angefangen habe. Weil als er halt so komisch wurde, habe ich mich natürlich auch so informiert darüber, habe darüber gelesen, ganz viel und so. Und dann habe ich halt auch immer gefragt. Ja, aber du musst da irgendeinen Hinweis bekommen haben, wenn er nichts von den Zeugen Jehovas gesagt hat. Wieso kannst du? Er hat mir das ja gesagt am Anfang. Ach so, das hat er schon gesagt. Genau, er hat mir ganz am Anfang gesagt, er wäre Zeuge Jehova. Und ach so, dann doch. Dann habe ich halt gedacht, ja, okay, ich bin halt auch katholisch. Ist ja kein Problem. Ja. Und er hat mir zwar am Anfang gesagt, also er hat das schon wirklich gelebt, also kein Sex vor der Ehe und kein Geburtstag, kein Silvester, kein Weihnachten, gar nicht. Das heißt, ihr hattet auch keinen Sex? Nein. Nein, aber ein bisschen näher gekommen seid ihr euch schon? Ja. Also wie weit? Ja, schon weit. Also, was heißt das? Gekuschelt, ja. Ja, schon. Also es war auch das erste Mal für ihn. Also der war ist halt 24. Das war auch alles das erste Mal von ihm für ihn. Und ich habe das halt alles akzeptiert und gab auch es denn, so hingenommen. Gab es denn sexuelle Vorgänge? Ja, schon. Das schon? Ja. Naja, das ist ja, ich frage es deshalb, das ist ja für einen Zeugen Jehovas schon spektakulär, ne? Wenn er das vor der Ehe macht. Und dann total. Und dann noch mit jemandem, der nicht Zeuge Jehovas ist. Genau, und ja, so fing das halt erst dann an, weil er dann immer versucht hat, ja, nee, wir können nur Freunde sein. Und er hat dann halt irgendwann gemerkt, weil er konnte halt in seinem Leben immer alles steuern und alles kontrollieren, weil er sich nie auf irgendwas eingelassen hat und immer auf die Bibel gehört hat. Und jetzt hat er auf einmal gemerkt, scheiße, da sind Gefühle und ich kann die nicht kontrollieren. Mhm. Also er ist in eine Zeugenfamilie hineingeboren ist damit groß geworden. Genau, er ist damit groß geworden. Fühlte er sich dann da wohl oder gab es da doch schon Dinge, die ihm nicht so gefallen haben? Nein, er fühlte sich wohl. Er hat das auch komplett zelebriert und hat komplett danach gelebt. Wundert mich trotzdem, dass er sich auf dich eingelassen hat. Ja, mich auch. Mhm. Aber also ich habe viel mit seinem Chef geredet, der halt, den ich halt sehr gut kannte, der auch wusste, dass er Zeuge Jehovas ist und auch sich mit dem ganzen Schema auskennt. Und der hat mir halt gesagt, dass er ihn halt noch nie so gesehen hat und dass er schon sich sehr verändert hat und wirklich kurz davor war auszutreten. Der war verliebt. Ja. Der war verliebt in dich und du hast sein ganzes Regelwerk wahrscheinlich in Frage gestellt oder überstrahlt zumindest. Genau. Also ich habe dann halt irgendwann angefangen und habe gesagt, pass auf, ich kann Kompromisse eingehen für dich. Mhm. Ich kann alles ändern. Ich kann mit dir zusammenleben. Ich kann alles ändern, aber ich kann deinen Glauben nicht annehmen, weil das wäre eine Lüge, weil ich daran einfach nicht glaube. Ja. Aber ich akzeptiere deinen Glauben. Ja. So, und die Zeugen Jehovas, die wollen mehr. Die wollen, die gehen keine Kompromisse ein. Genau. Entweder deren Religion oder nichts anderes. Genau. So, und er hat halt immer zu mir gesagt, ja, ich bin in einem Weg, der mir gefällt, aber ich weiß, ich muss den Weg halt irgendwann zurückgehen. Hm. So, und das habe ich halt nie verstanden. Und das dann heißt, wurde es halt irgendwann zu viel. Ja. Ja, und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, ich habe meinen Job gekündigt und in 2 Tagen geht halt mein Flieger. Und ich, also er ist dann halt zurück in seine Heimatstadt geflogen. Mhm. Wo ist denn die Heimatstadt? Ja, das war alles in Südamerika halt. Ach so. Und genau, und dann Ja, und dann ist er zurück zu seinen Eltern und zu seiner Mutter und so geflogen und zu seinen ganzen Freunden. Und dann hatten wir auch noch 3 Wochen lang Kontakt. Und ja, warst du denn auch in Südamerika? Ja, genau, das war alles in Südamerika. Ach so, verstehe. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch 3 Wochen Kontakt und er hat gesagt, er liebt mich und er vermisst mich so. Und ja, und irgendwann hatten diese Zeugen Jehovas dann halt so eine Reunion. Eine Reunion heißt das, ja. So ein Meeting halt, das geht über 2 Tage. Ja. Und da war er auch die kompletten 2 Tage überhaupt nicht zu erreichen. Und danach hat er mich halt angerufen und hat gesagt, das ist halt sein letzter Anruf. Er will keinen Kontakt mehr mit mir haben, gar nichts mehr. Ja, mach's gut. Das war, der Anruf war, wie lange liegt er zurück? Vor 3 Monaten ungefähr. Ja. Seitdem nichts mehr gehört? Nein, also vor einem Monat habe ich ihn halt angerufen und dann ist er rangegangen und ich habe halt auch meinen Namen gesagt und er hat schon sehr, sehr tief durchatmen müssen und hat halt mich gefragt, ob ich ihn nicht verstanden hätte, was ich ihm gesagt hätte beim letzten Mal. Und ich habe ihm halt gesagt, ich habe dich verstanden, aber ich will halt um dich kämpfen, weil ich dich nicht vergessen kann, weil der ist in meinem Kopf jeden Tag. Jeden Tag, egal was ich mache, also der hat echt mein Herz, wirklich. Was hat er gesagt? Ja, und er hat gesagt, ja, du weißt, dass du mir nicht egal bist, aber deswegen können wir keinen Kontakt haben. Klingt ja ziemlich eindeutig, ne? Ja. Zumal du jetzt, ich gehe mir davon aus, dass du jetzt in Deutschland wieder bist, zumindest genau. Hört sich die Leitung so an, ja. Ja. Und es ist ja auch noch das geografische Problem gäbe. Ja, was heißt Problem? Also würde er jetzt sagen, komm? Dann kämst du. Dann würde ich kaufen. Was hast du denn gemacht in Südamerika? Ich habe da gearbeitet. Also was? In einem Hotel. Achso, das heißt, du könntest rein theoretisch würdest auch wieder hingehen. Ja, sofort, das wäre kein Problem. Also ich habe auch immer noch Kontakt mit meinem Chef und alles super, alles toll. Aber ich glaube, ich sag dir mal, wie du das jetzt geschildert hast, glaube ich, dass du da keine Schnitte mehr hast. Genau, das wollte ich nicht hören. Oh. Ja. Ja, also das Problem ist halt, dass meine Erfahrung, meine Erfahrung und mein Wissen über die Zeugen Jehovas ist so weit, dass ich wirklich sagen kann, wenn jemand solche Anzeichen gibt, dass der, also es war schon sehr weit, dass er sich, wie ich das vorhin schon einige Male gesagt habe, dass er sich überhaupt auf dich eingelassen hat. Jetzt aber ist er wieder in diesem Dunstkreis der Zeugen und da wird er nicht von alleine rausgehen. Vor allen Dingen, wenn der jetzt auch nach so langer Zeit dir wieder so einen Korb gegeben hat, glaube ich nicht, dass das eine Zukunft hat. Ja, es ist halt, das Problem ist halt, dass ich weiß schon, einige sagen, wenn ein Mann mir sagt Nein, dann ist das Nein, dann akzeptiere ich das auch. Mhm. Aber diese Zeit war halt einfach so intensiv und ich war halt die erste Frau, die er geküsst hat und er hat halt so viel getan und auch investiert und dann halt echt von jetzt auf gleich gesagt so Tschüss. Ja, das verstehe ich halt nicht. Und, ja, weil du hast eine große Macht gegen dich. Du hast eine große Macht, nämlich eine Ideologie. Das ist eine Glaubensgemeinschaft mit einer starken ideologischen Sogkraft für die Leute, die in dieser Gemeinschaft drinstecken. Und sich daraus zu lösen, da muss jemand schon sehr stark sein und einen sehr klaren Willen haben. Der hat das offensichtlich vielleicht ansatzweise so ein bisschen versucht oder mit dem Gedanken gespielt, als er mit dir zusammen war. Aber der ist wieder komplett auf dem Rückzug oder ist jetzt längst wieder zurück in dem Raster, in dem er vorher war. Also er war halt letzte Woche, war er halt für 2 Tage zurück an dem Ort, wo das halt alles war, wo wir uns kennengelernt haben und so. Und ich habe halt da ein Paket dagelassen für ihn. So mit so ein paar Sachen von uns und so. Und dann hat sein Chef, hat ihm das halt gegeben und hat gesagt, hier, das ist von der Frau, die dich halt liebt. Und dann hat er gesagt, ja, er kann das halt nicht annehmen. Und hat seinem Chef ihm nur gesagt, du hast deine Liebe gehen lassen, nimm wenigstens die Erinnerung mit. Und sein Chef hat mir halt gesagt, dass er wohl bitterlich geweint hat. Und er es dann halt... Hat er es mitgenommen? Ja, er hat es mitgenommen. Er hat es mitgenommen. Und das ist halt einfach, ich habe am Anfang gedacht, okay, vielleicht braucht er Zeit, weil er ist natürlich auch super, super durcheinander, weil 24 Jahre lang wird ihm erzählt, rechts ist scheiße und links ist gut. Und auf einmal sieht er, links ist gar nicht so scheiße. Und ich weiß nicht, ich habe gedacht, vielleicht mit Zeit geht das, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich kriege den nicht aus meinem Kopf raus. Der ist... Also du bist natürlich für den so eine Versuchung aus der teuflischen, weltlichen Welt. Ja. Ja, das wird so sein. Ich meine, gut, du liebst ihn sehr. Du bist sehr, sehr, sehr angetan von dem Mann. Könnte man natürlich jetzt im Sinne der leidenschaftlichen Liebe sagen, okay, dann mach noch ein paar Monate, ein paar Versuche. In der großen, ich glaube, die Chance ist sehr gering, aber solange man noch eine ganz kleine, geringe Chance hat, vielleicht, ja. Was hast du hast ja nichts zu verlieren. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, du darfst natürlich jetzt dich da nicht endlos reinsteigern. Irgendwann musst du sagen, okay, es geht nicht. Aber dann gib dir euch vielleicht noch, weiß ich, ein Vierteljahr oder so. Kannst du ihm schreiben? Hast du eine Anschrift? Ja, alles. Hast du auch Mailen und sowas? Ja, ich habe seine E-Mail-Adressen und so. Ja, gut, dann mach es, versuche es vorsichtig, üb nicht zu großen Druck aus. Das ist eine Gratwanderung, dass der weiß, du bist da, dass er vielleicht auch von deiner Liebe überzeugt ist, aber dass du auf keinen Fall einen zu großen Druck auf ihn ausüben kannst. Denn es geht hier nicht nur darum, dass du einen Mann eroberst, sondern ja. Es geht darum, dass du einen Mann aus seinem kompletten Netzwerk herausnimmst. Gesellschaftlichen, familiären Netzwerk, aber auch so innerlichen Netzwerk. Ja. Er wird komplett, müsste sich neu orientieren, wenn er da rausgeht. Wenn du 24 Jahre in dieser Weise gelebt und gedacht und geglaubt hast, ist ja alles bodenlos unter dir, wenn du da rausgehst. Ja, das stimmt schon. Aber also ich habe halt auch wirklich die Zeit, wo er bei mir war, ich habe halt viel immer mit seinem Chef geredet, weil der Sohn von seinem Chef ist halt auch Zeuge Jehova und deswegen kennt er sich halt damit aus. Und der hat halt auch zu mir gesagt, also gib ihm Zeit, er muss das jetzt erstmal alles verarbeiten. Aber der hat mir halt auch klar gemacht, was ich damit anrichten könnte im Endeffekt. Ja, das gut. Ist halt, aber das ist halt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee, daran würde ich mich gar nicht stören, was du da anrichten kannst. Das ist alles Quatsch. Das ist dessen Entscheidung irgendwann. Du, nein, aber wie du das halt gerade gesagt hast, aus was ich ihm da eigentlich rausziehe. Ja, letztendlich ist das eine gute Tat, will ich auch mal so sagen. Also so. Ich finde es nicht erschämenswert, in dieser Gruppierung zu sein. Es ist eine gute Tat, da rauszukommen. Und wenn du ihm dabei hilfst, ist das auch in Ordnung. Es geht hier nur um deine Liebe und dass du deine Liebe zeigst und signalisierst und ihm sagst, ich bin für dich da. Ich komme sogar für dich über den weiten Ozean wieder geflogen und arbeite in Südamerika. Alles für dich, alles für unsere Liebe. So, der Rest ist seine Verantwortung, seine Entscheidung. Okay, kämpfe noch ein bisschen um ihn. Aber kämpfe nicht zu massiv, sondern kämpfe mit Weisheit. Also du denkst schon, ich kann noch ein bisschen kämpfen. Ja, mach es. Ich habe es gerade am Anfang so radikal gesagt, aber ich hab mich jetzt eines anderen besonnen. Mach es noch ein bisschen. Weil du scheinst ihn ja wirklich sehr zu lieben. Ja. Oh ja, das Jahr war aber sehr, sehr innig. Das war sehr innig. Ja. Gut. Die nächsten 3 Monate, 4 Monate, mach es. Okay. Mach es. Alles klar. Und wenn das klappt, bitte ich dringend informiert zu werden. Okay, ja? Sehr gerne. Marie, verbleiben wir so. Danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Tschüss. Dankeschön. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer für euch. Und hier ist Markus. Markus, oh, hallo. Hallo Markus, wie alt bist du? Ich bin 30. 30? Ja, komme aus Oberbayern. Ach, wie schön. Ja. Aus Oberbayern, das ist ja toll. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in Oberbayern und habe da jetzt meine große Liebe kennengelernt. Super. Ja. Was so. Ist das auch das Thema des Anrufes? Ja. Die große Liebe in Oberbayern. Ja, aber das Problem ist, dass es nicht die große Liebe sein kann, weil sie leider einen Freund hat. Alles ist voller Probleme. Der eine ist bei den Zeugen Jehovas, die andere hat einen Freund schon. Ja. In Oberbayern auch noch. Ja. Mann. Es ist schwierig. Also ich war vorher, waren wir zusammen auf der alten Arbeit. Ich bin Altenpfleger von Beruf, sie auch. Sie hat die Ausbildung. Altenpfleger? Altenpfleger, genau. Ich habe gerade am Anfang schon Alpenpfleger. Nee, Altenpfleger, genau. Altenpfleger, okay. Und wir waren vorher zusammen in der alten Arbeit, haben dann besprochen, ob wir die neue Arbeit in paar Kilometer weiter auch zusammen machen wollen, sind wir zusammen hingegangen. Das Problem ist jetzt, wir sind auf einer Station, auf einem Wohnbereich. Ja. Das heißt, ich sehe sie jeden Tag. Ja. Es ist schwierig. Ich habe mehr Gefühle jetzt für sie entwickelt, darf es aber ihr nicht so zeigen. Ach so, sie weiß das gar nicht. Sie weiß es schon, aber sie möchte darüber nicht sprechen. Sie sagt immer, wir haben ja schon, also es ist ja alles schon gesagt, so ungefähr. Gab es denn auch schon eine Annäherung zwischen euch beiden? Nein, nichts. Nichts, gar nichts? Gar nichts. Kein Händchen halten, kein Küsschen, gar nichts. Also ich besuche sie ab und zu, dann trinke mal ab und zu mal einen Kaffee, aber das war's dann auch schon. Wie lange kennst du sie jetzt? Über 3 Jahre. Also seit 2007. Und seit wann bist du in sie verliebt? Anfang des Jahres. Seit Anfang des Jahres. Jetzt. Irgendwann hat's Klick gemacht und da wurde ihr klar, Mensch, die ist es. Die ist es, genau. Die ist es. Aber sie, die Schöne, hat einen Mann. Sie hat einen Freund. Einen Freund. Den hat sie jetzt seit 3 Jahren. Von dem, sie selber ist aber nicht so wirklich glücklich in der Beziehung, sagt sie selber. Und aber ja. Klingt ja für dich schon mal ganz gut. Klingt für mich schon gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass ich vermute, das ist der einzige Grund, warum sie zusammenbleiben. Er hat einen ziemlich guten Job bei Mercedes-Benz und verdient da recht gut. Fährt ein schickes Auto? Ja, ein schickes Auto, ein Skoda ist, weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Auto ist. Aber okay, ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie sich von ihm nicht trennt. Haben die Kinder? Nee, nichts. Nee. Aber sie hat ja nur auch ihren eigenen Beruf und ihr eigenes Einkommen. So sieht's aus. Ja. Und sie hat sich, das ist das Thema, was wir andauernd, wenn ich bei ihr bin, besprechen. Sie wünscht sich eigentlich schon seit längerer Zeit ein Kind. Das Problem ist, sie setzt ihn auch immer wieder unter Druck und sagt, sie möchte endlich und so. Mhm. Und bis jetzt ist immer noch nichts passiert. Weil also, er nicht will, oder wie? Weil er nicht so, er sagt, ich habe keinen Druck. Lass uns doch die Zeit. Wir sind doch jung. Wie alt ist sie denn? Sie ist 30, sie ja. ist ein paar Monate älter als ich. Ja. Und er ist auch sowas. Wohnen die beiden nicht zusammen? Doch, die wohnen zusammen. Aber du bist manchmal bei ihr? Ich bin ab und zu bei ihr, er kennt mich. Also ich verstehe mich, das ist das nächste Problem. Ich verstehe mich auch noch super gut mit dem Freund. Ach so. Oh, das ist natürlich dann noch pikanter, das Ganze. Ja, das ist das nächste Problem. Das heißt, du besuchst die beiden und guckst dir deren Freundschaft an und innerlich hast du Sehnsucht, mit ihr allein zu sein. Genau. Er hat keinen blassen Schimmer. Der hat gar keinen Schimmer. Mhm. Sie selber sagt ihm auch nichts. Das weiß ich, also darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Und sie sagt, das wird er nicht erfahren. Wie war denn das überhaupt? Was hast du ihr denn gestanden? Ich habe bis jetzt noch gar nichts gestanden, weil ja, aber so ein bisschen, dazu gekommen ja, aber so ein bisschen weiß sie doch schon, was da los ist bei dir, oder? Sie hat das, diese Andeutungen, die ich ihr so geschrieben habe oder so, das hat sie schon gedeutet, dass sie weiß schon, dass ich was von ihr will. Wie hat sie denn darauf reagiert, auf deine Andeutungen? Ja, sie hat nicht abgeblockt, sie hat es aber auch nicht zugelassen. Also sie ist so selber noch ein bisschen im Zwiespalt, was sie machen soll. Also nicht abgeblockt, nicht zugelassen, heißt, sie hat dazu geschwiegen, oder wie? Richtig, sie äußert sich nicht so wirklich dazu. Ihr habt also noch keinen mal wirklich im Klartext geredet darüber. Richtig, genau. Das ist ja das, was ich eigentlich will. Ich will einfach nur eine Aussprache und... Ja, dann mach es doch. Ja, das Problem ist nur, sie selber sagt zu mir, du bist mein bester Freund und egal, was du mir jetzt, ob du mir deine Gefühle gestehst oder sonst irgendwas, es wird sich nichts ändern. Du bleibst und bist mein bester Freund, mehr nicht. Und da wird doch nichts mehr sein, das also hat sie mir gesagt. Habt ihr schon so ein bisschen in der Richtung schon diskutiert, wenn sie schon so weit geht, egal was du mir sagen willst, dann ahnt richtig, sie ja schon. Aber sie kennt nicht meine Gefühle, wie was ich für sie tun würde oder und so weiter und so fort, was da alles dazugehört. Würdest du für sie auch nach Südamerika reisen? Das Land ist doch bestimmt interessant. Nein, das war gerade ein Scherz auf unsere Marie bezogen. Die ja auch. Nee, ich habe schon mitgekriegt, ja. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, weiß ich nicht. Nein, das war jetzt auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Nee, ist klar. Ja, Markus, also weißt, in solchen Fällen bin ich immer dafür, dass man mit ganz offenen Karten spielt. Ja. Wenn man, ihr habt ja nun schon eine ganze Weile rum, also du hast dich ja mehr oder weniger zurückgehalten und es liegt so ein bisschen in der Luft. Ja. Jetzt ist ein halbes Jahr schon vergangen, du kennst sie schon lange. Ja. Wahrscheinlich magst du sie von Anfang an schon ziemlich gerne, vermute ich mal. Und jetzt im Januar, kannst du es dir erklären, dass gerade jetzt ab Januar es dann so eingeschlagen hat? Ich weiß nicht, wieso mit das... Ich habe sie damals in der Altenarbeit, da war sie damals Schülerin bei uns, da war sie gerade in der Ausbildung zur Altenpflegerin und da habe ich sie eigentlich schon ganz sehr süß gefunden. Und wie gesagt, jetzt in der neuen Arbeit hat es halt irgendwie... Weil ihr dann noch näher miteinander weil zu tun habt. Weil wir halt auf einem Wohnbereich sind und das ist das Problem. Ich sehe sie halt jetzt öfters und so und das gut, ist halt... Gut, auch wenn du jetzt mit ihr Klartext sprichst und du kriegst eine Abfuhr... ist natürlich die Situation schwierig. Ihr arbeitet eng jeden Tag zusammen. Richtig. Und das Problem ist, ich will unsere Freundschaft, die wir haben, und das ist eine relativ gute Freundschaft, finde ich, möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Ja, gut. Das ist immer... Ja, das kann man ja gar nicht auseinanderhalten. Ist das jetzt das Vorspiel zur großen Liebe, was du da empfindest, oder Freund? Du nennst es jetzt Freundschaft. Mhm. Ja. Spiel das mal durch. Könntest du das aushalten, wenn sie dir, wenn sie Nein sagt, dennoch dann so eng mit ihr zusammenzuarbeiten? Es ist schwierig. Mit Sicherheit würde ich erst mal knappern, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, wenn die gewisse Zeit dann verstrichen ist, denke ich, könnte man das schon... Ja, andererseits muss man ja auch fragen, hältst du es so noch lange aus? Du arbeitest mit ihr eng zusammen und bist groß in sie verliebt und sagst nichts. Also ich probiere mich jetzt schon immer ein bisschen abzuschotten. Ich besuche sie jetzt nicht mehr so oft, seit das so extrem ist, seit ich halt auch die Gefühle entwickelt habe, weil ich halt sage, ich sehe sie halt regelmäßig auf Arbeit. Ja, nein, das geht so nicht weiter. Du kannst sie nicht auf der Arbeit sehen und dann noch besuchen und dann mit dem Freund auch noch nett sein und innerlich ganz andere Sehnsüchte haben. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ja, das. Du bist 30 Jahre alt, sie ist 30 Jahre alt. Ja. Da könnt ihr beiden ganz sachlich und offen miteinander reden. Ja. Raus damit. Große Liebeserklärung. Wer weiß. Die Karten stehen ja gar nicht so schlecht. Die ist irgendwie nicht so ganz zufrieden in ihrer Beziehung und der Typ will kein Kind und sie will ein Kind. Und was hast du denn so für einen Eindruck, wie ich sie... Ich glaube aber, dass das Problem an der Sache ist, mit Sicherheit ist es richtig, dass man eine Aussprache, aber ich glaube, dass sie im Moment in ihrer Beziehung, das ist relativ eingefahren. Mhm. Die sind jetzt, wie gesagt, 3 Jahre zusammen. Er hat ein gutes Einkommen und so. Ist sie denn so scharf auf das Geld? Du sagst das hier schon zum zweiten Mal. Kann ich nicht beurteilen. Also ich denke mal, sie hat ja auch ihr eigenes Auto und sie hat ihr eigenes Einkommen und alles und so. Ja, also wenn das nur um Einkommen liegt, dann ist ja mit der Frau auch nicht so viel los, wenn sie nur mit dem zusammen ist wegen des Einkommens. Mhm. Nein. Mach es, Markus. Okay. Mach es. Was ich gerade noch fragen wollte, wie schätzt du das denn ein, wie sie für dich empfindet? Sie selber sagte, so einen guten Freund hat sie lange nicht gehabt. Sie kommt ja gebürtig aus der Slowakei. Mhm. Ist jetzt hier zum Arbeiten. Sie ist jetzt auch schon ein paar Jahre da. Hast du den Eindruck, dass du ihr gefällst, auch als Mann? Schwer zu sagen. Ja, guckt sie sich, also wenn wir unsere Fahrer, die zur Dialyse fahren, auf der Arbeit kommen und die relativ gut aussehen, natürlich schäkert sie mit denen auch. Da weiß ich, okay, sie guckt natürlich auch nach anderen, ist gar keine Frage. Naja, ne? Aber weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht so beurteilen. Okay, das kann man selbst auch nicht so sagen. Ist schwierig. Du musst was machen. Ja. Sonst bist du frustriert und denkst, irgendwann hätte ich es mal gemacht. Mhm. Vielleicht, die ist eingefahren in ihrer Beziehung, vielleicht ist das auch gerade jetzt die Erschütterung, so ein großes Liebesgeständnis, dass ihr Leben auch mal aufgerüttelt wird. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Mhm. Liebesrisiko. Das Problem ist halt immer, ich setze mich immer hin, höre mir ihr Problem, was sie in ihrer Beziehung hat, höre ich mir halt immer an, probiere ihr immer einen guten Tipp zu geben oder wie auch immer, aber im Endeffekt... Nein, weißt du, was der beste Tipp ist, was du sagen musst? Ja? Nimm mich. Das ist die Lösung. Das musst du ihr sagen, nimm mich. Wenn sie ihre Probleme dir erzählt, dann musst du sagen, pass auf, ich weiß die Lösung, nimm mich. Ja. Naja, das ist jetzt auch wieder ein Scherz. Nee, aber im Endeffekt ist so, wenn man glücklich ist, muss man was daran ändern, ist ja klar. Ja, ich finde, du sollst sprechen, Markus. Mach es. Die Dinge werden ihren Lauf nehmen, wie auch immer. Aber so bist du gefrustet und hast Sehnsüchte und das ist nicht gut. Mach es. Okay. Alles Gute, viel ich Glück. Probier's. Gerne. Tschüss. Alles klar, ich melde mich wieder. Ja, gerne. Tschüss. Jo, ciao. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch aufmerksam machen auf unser Thema morgen, was ein bisschen schwierig ist zu erklären. Das Thema morgen heißt... Gerade erst passiert. Und ich möchte morgen Nacht mit euch über Dinge sprechen, ja, die gerade erst passiert sind, die morgen erst kurz vor unserer Sendung passiert sein werden. Das ist Grammatik, ne? Die erst passiert sein werden. Also, das Thema morgen heißt gerade erst passiert. Ich möchte morgen mit euch sprechen über Dinge, die ein paar Stunden vor unserer Sendung morgen passiert sind. Also, Dinge, die etwas Besonderes, was Trauriges, was Großartiges, etwas sehr Einschneidendes für euch. Unser Thema morgen gerade erst passiert, könnt ihr euch hier schon mal merken, wenn morgen was Besonderes passiert und ihr gerne morgen Abend mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch schon ab 0 Uhr oder während der Sendung oder per Mail domian@wdr.de. Gerade erst passiert, das ist unser Thema morgen. Und jetzt freue ich mich, begrüßen zu können, die Brigitte, die ist 51. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, Domian. Brigitte, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe seit 2004 keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn. Seit 2004? Da hat er geheiratet. Da war ich noch zur Hochzeit. Und warum? Seitdem ist... Und warum? Ich weiß es nicht. Wie, ich weiß es nicht? Wer hat denn aufgehört mit dem Kontakt? Ja. Ich habe ein paar Mal noch versucht, geschrieben, angerufen, Anrufe wurden abgeblockt. Auf Post kommt keine Antwort. Wohnt ihr weit auseinander? Das vielleicht sind 15, 20 Kilometer. Das ist ja nicht viel. Nee. Und wie war denn? Meine Enkeltochter habe ich gesehen, da war sie anderthalb. Das letzte Mal von fremden Leuten erfahren, dass ich vor 3 Jahren wieder Oma geworden bin. Und wie war der Kontakt früher zu deinem Sohn? Eigentlich sehr gut. Eigentlich sehr gut. Auch wo er noch mit seiner jetzigen Frau hier gewohnt hat. Gut, seitdem er verheiratet ist, hat das alles aufgehört. Ich weiß nicht. Aber du kannst mit der Frau eigentlich auch gut. Du konntest mit der Frau eigentlich ganz gut. Aber seit der Hochzeit ist es vorbei. Ist auf der Hochzeit irgendetwas vorgefallen? Überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Er hat sich da auch taufen lassen und die reden sich da alle an mit lieber Bruder und liebe Schwester und ich weiß nicht, ob das eine Sekte ist oder was, weil er hat von seiner Seite aus nicht nur zu mir den Kontakt abgebrochen, auch zu seinem Vater, ich muss sagen, wir sind geschieden, auch zu seinem Vater, zu seiner Schwester. Ach so. Er wurde von seiner Oma informiert, dass seine Schwester 2005 an Leukämie erkrankt ist. Er hat sich dennoch nicht bei ihr gemeldet. Bis heute nicht. Diese Hochzeit, war das eine, das war denn keine normale kirchliche Hochzeit? Das war so, wie soll ich sagen, das war keine Kirche, das war so ein Gebäude, dann sind wir reingekommen, da standen schon vier Leute vorne erstmal davor. Da wurde man erstmal begrüßt mit lieber Bruder und liebe Schwester. Hm. Was ist denn, was seid ihr oder was ist denn dein Sohn denn so von Hause aus? Welcher Konfession gehört er an? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diese Hochzeit wurde dann schon in einem, ja, in einem religiösen Rahmen vollzogen? Ja, aber da der nennt sich nicht Pastor oder Pfarrer, der das da gemacht hat, nennt sich Priester. Aber es wurde gebetet? Ja, auch, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, was das ist, die reden sich an. Ja, aber du warst doch die Mutter, du hast dich gut mit deinem Sohn verstanden. Da fragt man doch hier, was ist das denn hier eigentlich? Oder man spricht vor der Hochzeit schon, wie plant ihr das zu machen? Gar nichts. Ja, warum hast du denn nicht gefragt? Wenn du keine Antworten kriegst, wenn du nur abgeblockt wirst. Aus der Hochzeit habe ich zu Nico abends gesagt, wie komme ich denn nach Hause abends? Da wurde mir gesagt, naja Mutti, entweder du nimmst den letzten Bus oder bestellst den Taxi. Das Verhältnis bis kurz vor der Hochzeit war gut. Na, ein Jahr davor. Seitdem sie weggezogen sind, war es schon ein bisschen knapp, aber immer noch Anrufe und. Wie war denn das bei der Hochzeit? Es wurde dann da in diesem Raum zelebriert und gab es danach dann eine Feier und ein Essen oder so etwas? Na, danach mussten wir erstmal alle in die Stadt gehen und zusehen, wie wir da zu seinem Ort überhaupt hinkommen, wo er da jetzt wohnt. Musste ich mich auch selber kümmern. Ja, gut, aber es gab dann noch eine Feier. Ja, aber da wurde nur rumgesessen, da war keine Musik, da war. Ja, aber spätestens. Nicht so lustig wie auf der Hochzeit, also da wurde sich nur bei den lieben Brüdern und Schwestern unterhalten. Ja, aber spätestens dann fragt man doch, was ist das? Was ist das hier? Wer sind die lieben Brüder und Schwestern? Warum fragst du das nicht? Oder warum fragt deine Familie das nicht? Dein Mann, deine anderen Kinder? Ich weiß es nicht. Das verstehe ich nicht. Wenn ich zu einer Hochzeit eines ganz engen Menschen, also eines Sohnes, eingeladen werde und da passieren so merkwürdige Dinge, dann ist das Erste, was man sagt, was ist hier los? Bist du jetzt einem anderen Glauben beigetreten oder einer Kirche? Warum verheiratet ihr so? Du sagst, er ist noch während der Hochzeit getauft worden? Davor hat er sich taufen lassen. Wie lange davor? Vielleicht ein Jahr davor. Und was für eine Art von Taufe war das? Ich weiß es nicht, war doch nicht dabei. Ja, aber das fragt man doch. Da wart ihr doch noch gut in Kontakt. Na gut, auch nicht mehr, aber selten. Domian, ich weiß es nicht. Ich habe so viele Versuche gestartet, ich weiß es nicht. Das klingt ja merkwürdig. Was ich kann da anrufen, da werde ich abgewimmelt mit Ausreden. Und was, ich habe es aufgegeben schon seit einem Jahr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du weißt über diese Gemeinschaft dann nur, dass die sich mit Bruder und Schwester ansprechen. Lieber Bruder, liebe Schwester und ich nenne sie sich Apostel, Jünger Jesu Christi oder so. Achso, das weißt du dann doch. Aber mehr weiß ich auch nicht. Aber ich habe schon nachgeforscht, ich habe noch nicht rausgekriegt, was das für eine Truppe eben ist. Und warum er eben den Kontakt auch zum Vater und auch zu seiner Schwester abgebrochen hat. Es könnte natürlich eine Erklärung sein. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Gruppierung ist. Und wir wissen auch nicht, ob die genau so heißt, wie du gerade gesagt hast. Dass das eine sehr strenge Gruppe ist, die vielleicht auch sogar verlangt von den Mitgliedern, dass sie den Kontakt zu den engsten Angehörigen abbrechen, um die Mitglieder noch näher an sich zu binden. Ich weiß es nicht. Das gibt es alles. Ja, aber seltsam ist es doch, dass sie, also meine Schwiegertochter, zu ihren Verwandten noch Kontakt hat. Das ist eigenartig. Hast du denn mit diesen Verwandten auch Kontakt? Nee, überhaupt nicht. Woher weißt du das dann, dass sie mit denen Kontakt hat? Na, weil das schon immer so war. Weil die auf jeder Feier, wenn ich mal da war, waren die eingeladen, bloß von uns. Eben schon immer wurde das immer seltener, dass dann keiner mehr kommt. Ja, aber du weißt doch nicht, ob die jetzt in der letzten Zeit noch Kontakt miteinander haben. Nee, das weiß ich nicht. Ja, siehst du. Das war's mich, Domian, was mich so ärgert. Na, ärgerlich ist natürlich, dass dein eigener Sohn dich nicht informiert, was da geschehen ist. Offensichtlich ist er Mitglied einer Sekte, sagen wir mal einer Sekte geworden. Vermutlich sogar einer sehr radikalen Sekte, sonst würde man... Was mir so wehtut, dass er wurde informiert, dass seine Schwester Leukämie erkrankt ist. Ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Ich meine, sie ist jetzt geheilt, ja. Sie brauchte auch keine Knochenmarktransplantation. Aber dass er sich da nicht mal gemeldet hat. Das verstehe ich auch nicht. Das tut mir so weh. Du sagtest gerade, du hast ihm auch schon mal geschrieben. Ich habe jedes Jahr geschrieben, sogar noch bis vergangenes Jahr. Keine Antwort. Weiß ich nicht, bis Dezember oder so. Weihnachtskarten geschrieben, Geburtstagskarten für die Kinder. Die erste Zeit sogar noch immer Geld mit reingelegt, obwohl ich selber wenig habe. Mhm. Und da kam kein Dankeschön, da kam nichts. Kein Anruf zu meinem Geburtstag, nicht zu Weihnachten zunächst. Und ich weiß nicht, warum, ich habe das Böses getan. Ich vermute, wie du das schilderst, Brigitte, dass es gar nicht an dir liegt. Wenn er sich den anderen Familienmitgliedern genauso verhält, hat das mit dir persönlich nichts zu tun. Sondern er scheint ja in eine Gehirnwäsche reingeraten zu sein. Und ich habe auch 2000, wo ich mich von meinem Mann getrennt habe, weil er fremdgegangen ist, habe ich zu den Kindern gesagt, ihr seid alt genug, ihr müsst entscheiden, bei wem ihr sein möchtet. Ich lege keine Steine in den Weg, es bleibt euer Vater. Und die haben sich beide für mich entschieden. In welcher Region wohnt denn dein Sohn? In welchem Bundesland? Ich wohne in Cottbus und das ist nicht weit weg von Cottbus. Nicht weit weg von Cottbus. Ich könnte dir mal ein Angebot machen. Wir würden mal im Hintergrund uns ein bisschen schlau machen darüber, was du gerade gesagt hast, wenn du vermutest, dass das so ähnlich heißt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sekte ist. Ich weiß es nicht. Das sind bloß meine Vermutungen, weil er zu seinem Vater Kontakt abgebrochen hat, zur Oma, zu seiner Schwester, zu mir. Ich bin gerade im Moment etwas ratlos, was man da machen kann. Wenn das gezielt, das scheint ja eine gezielte Entscheidung von ihm und seiner Familie zu sein, dass er mit euch den Kontakt gebrochen hat. Wie man an ihn rankommt, das ist sehr schwer, wenn er sich für so einen Weg entschieden hat. Deswegen wäre interessant zu wissen, wie das heißt, was diese Geschichte, in der er da das eingetreten ist. Das kommt mir schon komisch vor, weil die sich mit lieber Bruder und lieber Schwester. Ja, ja. Ja. Und genau bei der Hochzeitsfeier, wir waren kaum fertig mit dem Kaffee trinken, nicht? Und da wird alles abgeräumt. Der Kuchen wird alles weg. Und da sage ich zu meiner Schwiegertochter, na was soll denn das? Da könnte doch vielleicht später abends nochmal einen Appetit haben, nicht? Und da sagt sie, nein, das ist für die lieben Brüder und Schwestern, die heute bei der Feier nicht dabei sein konnten. Also es gibt ja in den Bundesländern Sektenbeauftragte oder von den Kirchen auch. Ich würde sagen, wir werden dich jetzt gleich mal anrufen und versuchen, uns mal ein bisschen schlau zu machen, dass wir dir zumindest vielleicht eine Information geben könnten, wo er da drin ist, was das ist. Wenn man das weiß, ist man schon einen Schritt weiter. Vielleicht kann man über so einen Sektenbeauftragten auch einen Tipp kriegen, wie man Kontakt aufnehmen könnte zu den dort befindlichen Menschen. Wäre schon nicht schlecht. Ja, also ich überlege es gerade, es ist schwierig. Also wir müssen erstmal wissen, was da los ist, um dann weiter nachzudenken. Heißt das vielleicht Neuapostolische Kirche? Ich weiß es nicht, ich kenne mich doch da auch nicht aus. Okay, wir rufen jetzt mal zurück, Brigitte, und überlegen mal. Gut, ich danke dir, Domian. Ja, sehr gerne. Ich hoffe natürlich, dass es wird schwierig, sage ich dir schon, aber ich hoffe, dass wir dir so ein bisschen werden weiterhelfen können. Und du bist wirklich toll und mach weiter so. Dankeschön, Brigitte. Du legst auf und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Uhr, das ist genau die richtige Zeit für den Daniel und der ist 26. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo Jürgen. Hallo Daniel. Grüß dich. Guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Um was geht's? Es geht um Folgendes, und zwar einmal um was Erfreulicheres, in Anführungsstrichen. Ich habe einen Badelatschen- und Hausschuhfetisch. Sehr lustig. Das ist ein Badelatschen- und Hausschuhfetisch. Ja, das ist natürlich so die Kategorie Skurrilitätenabteilung. Wir hatten das schon öfters bei dir und ich dachte, Mensch, ich kling mich da mal ein. Und ich höre gerne solche Skurrilitäten. Aber das ist eine tolle Sache, weil es gab ja Lack, Leder und so weiter, Gummi, und das ist alles ziemlich aufwendig, weil man sich komplett anziehen muss. Und bei mir beschränkt es sich tatsächlich nur auf die Hausschuhe. Also das, so richtig, wie viele Hausschuhe oder Badelatschen hast du zu Hause? Ich persönlich für mich. Ja, hast du eine Sammlung? Ja, für mich habe ich nicht so viele wie für meine Freundin. Meine Freundin hat mehr. Ich habe circa, wie viel habe ich denn? 4 Paar. Meine Freundin hat beinahe 10 Paar, sind jetzt 9 Paar. Achso, und was sind das so für Hausschuhe und Badelatschen? Beschreib sie mal. Das beschränkt sich ausschließlich auf die von Adidas, die Adilette. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die schicke Adilette, wer kennt sie nicht? Seit 30 Jahren Kult. Natürlich, würde ich mal sagen. Sehr erotisch, wenn man jemanden darin sieht. Ja, sagte die Redaktion auch schon so, Mensch, das ist ja eigentlich nicht so der Erotikgegenstand, aber für mich schon. Du stehst halt drauf. Ja. Also bei Badelatschen sind es die Adiletten? Ja, und bei Hausschuhen sind es ausschließlich die Marke Birkenstock. Mhm. Auch nicht so gerade der erotische Reißer, aber naja. Oh nein, die zeigen schon viel Fuß. Die zeigen viel Fuß, keine Frage, natürlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja die klassischen, die so die zum Beispiel auch teilweise Krankenschwestern tragen. Die haben so Laschen? Bänder? Ja, Laschen, Bänder, auf jeden Fall 2 Streifen, die rübergehen über den Fuß. Ja, okay. Die sind gut. Dann gibt es die, die vorne zu sind, die sogenannten Clocks. Ja, genau. Dann gibt es noch die mit dem Zehentrenner vorne. Das Modell heißt die C. Ah ja. Speziell diese finde ich gut bei Frauen. So, jetzt müssen wir uns mal noch ein bisschen genauer aufklären. Du bist nicht nur ein Liebhaber, du magst nicht nur diese Badelatschen und Hausschuhe, sondern sie machen dich auch erotisch an. Sie machen dich geil. Ja, klar, die aktivieren mich und das funktioniert bei mir selber nur mäßig, aber bei Frauen findet da ein ganz intensiver Prozess statt. Und zwar Frauen, die jetzt zum Beispiel nicht sonderlich attraktiv wirken, wenn die speziell diese Schuhe tragen, sei es im Sommer, so wie jetzt, es gibt ja jetzt warme Temperaturen, wenn die diese Schuhe tragen, dann findet ein Prozess in mir statt, dass ich diese Frau erheblich attraktiver finde. Sehr lustig. Also da kommt jemand, den du sonst nicht angucken würdest, eine Frau. Ja, so schlimm jetzt nicht. Naja, aber nehmen wir mal. Schon vom Grund her so ein bisschen attraktiv sein. Na gut, aber ansonsten würde, also es ist nichts Besonderes, sagen wir so. Aber wenn sie eine schicke Eilette trägt, wird sie für dich zu Miss Germany. So ungefähr, überspitzt gesagt, ist das richtig, ja. Also es ist wirklich ein sexuelles Signal, wenn du diese Schuhe in Frauenfüßen siehst. Definitiv, ja. Das ist für mich so die absolute Kampfansage. Und schon, Jürgen, dass ich unterbreche. Und zwar meine Freundin, der habe ich das erzählt. Wir sind jetzt gut 2 Jahre zusammen. Ja. Und sie geht da auch drauf ein. Ja. Und das ist für mich, Leute, die jetzt keinen Fetisch haben, werden das nicht nachvollziehen können. Jedenfalls, die halten das für bekloppt. Ja, natürlich. Ist auch voll in Ordnung. Ja. Aber erzähl du weiter. Genau. Und zwar, wenn meine Freundin diese entweder Adidas Badelatschen trägt oder auch die Birkenstock, die besagten Modelle, dann sie setzt das auch, wenn sie jetzt gerade Lust hat, setzt sie das aktiv ein und weiß dann genau, das ist für mich die Mega-Kampfansage und das ist eine Steigerung von 1 auf 10. Das heißt, wenn sie die Adiletten anzieht, weiß sie, der Kleine wird rollig. So sieht's aus. Und damit kann man ihn gleich in gute Stimmung bringen. Auf jeden Fall, klar. Das hat. habt ihr denn auch Sex, während sie diese Badelatschen anhat? Ja, klar. Das ist zum Beispiel in der Dusche oder auch im Bett oder was ich halt toll finde, ist im Stehen von hinten Atergo. Und da sie sehr klein ist, nimmt sie dann, ich erzähle es einfach mal, sie nimmt eine Bierkiste, dreht die auf den Kopf, dass sie draufstehen kann. Was, eine Birke? Dann, bitte? Was nimmt sie, eine Birke? Eine Bierkiste. Eine Bierkiste? Eine Pilzkiste. Naja, ich habe schon verstanden. Ja, eine Bierkiste. Ja, die Frau ist nur 1,55 Meter groß. Und deswegen ist dann die Einführung von hinten nicht möglich im Stand. Das heißt, sie muss ein bisschen höher sein. Das heißt, das ist auch ein Bild für die Götter wahrscheinlich. Deine kleine Freundin steht auf einer Bierkiste in Adiletten, nackt, und ihr beiden habt Sex miteinander. Und du findest es wunderbar. Ja, total. Macht sie es denn nur für dich oder hat sie da auch in gewisser Weise eine Leidenschaft für entwickeln können? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, die macht das nur für mich. Aber sie stört es auch gar nicht, weil es ist ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, ein sehr praktischer Fetisch. Ja, ein praktischer, auch ein recht günstiger. Ja, geht. Ja, es gibt teurere. Aber hilft. Ich meine, im Liegen ist es ja ein bisschen schwierig, weil so ein Badelatschen, der hält ja nicht, der fällt ja runter vom Fuß, wenn man liegt. Ja, also wenn sie jetzt auf dem Rücken liegt, gibt es ja die Option, dass sie ihre Füße an meine Schulter tut. Natürlich, das ist natürlich dann... Die Beine anwinkelt und dann kann ich die noch sehen. Verstehe. Aber du bist kein klassischer Fußfetischist. Nee, habe ich auch schon festgestellt, weil ich dachte erst so, Mensch, das sind ja allesamt Modelle, die viel Fuß zeigen. Ja. Und dann dachte ich erst so, Mensch, bist du ein Fußfetischist, aber bin ich nicht. Also wenn die Dinger runter sind, interessieren sich die Füße nicht mehr sonderlich. Nee. Es ist nur der Anblick der Füße in dieser Art von Schuhen. Ja, genau. Das ist wirklich verrückt. Es gibt so abgefahrene Sachen, was Leute so erzählen, auf was sie scharf sind. Das habe ich so auch noch nicht gehört, wie du es mir gerade geschildert hast. Du hast selbst aber auch die Dinger. Ja, ich habe die selber. Findest du das so autoerotisch, also dich selbst erotisierend, wenn du die bei dir, wenn du sie bei dir siehst und anhast? Nee, ganz gering. Also man könnte sich da jetzt reinsteigern, aber nee, also das hat jetzt nicht so den Effekt, dass wenn ich die anziehe, dass ich da jetzt sofort erregt wäre, nein. Das nicht. Nein, warum hast du sie dann überhaupt? Ich finde die sehr bequem. Also, ach so. Entschuldigung, in meinen frühen Jahren war es so, wenn ich die angezogen habe, dass mich das sehr erregt habe. Nur durch die, ja, man möchte sagen, durch die Routine hat jetzt eine gewisse Abnutzung des Fetisch stattgefunden. Ach so. Dass das auf mich, ja, das klingt jetzt blöd, aber ich erkläre es mal so, wie ich das jetzt empfunden habe. Ja. Und zwar, ich habe jetzt, ja, ich gucke mal nach unten. Ich habe mal welche jetzt an, aber das hat jetzt überhaupt keine Wirkung auf mich. Ja gut, das wäre natürlich auch noch schöner, wären wir beide uns unterhalten, wenn du jetzt dabei in eine erotische Stimmung kämst. Das würde ja auch nicht so passen. Aber ich verstehe schon. Also in gewisser Weise findest du es schon auch ganz gut, die selbst anzuhaben, aber den richtigen Thrill, den erotischen Thrill hast du, wenn das Frauen anhaben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn es Männer anhaben, interessiert sich auch nicht. Nee, also zum Beispiel, wenn andere Männer das anhaben, ist es eher so eine gegenteilige Wirkung. Ach so. Es ist ja auch dieser Trend der Flipflops da. Ja. Flipflops zeigen ja auch viel Fuß und sind auch vom Prinzip her so wie Badelatschen, wenn man so will, jetzt grob gesehen. Die haben allerdings einen gegenteiligen Effekt. Also Flipflops finde ich so mega anti, genauso wie High Heels und Stiefel und so eine Geschichte. Verstehe. Also es ist wirklich genau spezialisiert auf diese Art der Schuhe, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja, genau. Und es ist auch nicht das Material. Ich dachte erst, weil Adidas Badelatschen, die sind ja aus Gummi. Ja. Ich dachte erst Gummifetisch. Aber ja, das ist die Form, ne? Ja, diese Form und diese Einbettung des Fußes, denke ich. Ich glaube, dass es das ist, dieses Fußbett. Also, jetzt haben wir wieder mal einen ungewöhnlichen Fetisch hier erfahren und gehört, den wir hier so noch nicht gehört haben. Also, kann ich dir sagen. Der ist natürlich sehr skurril und selten. Allerdings im Internet, ich habe schon mal ein bisschen gegoogelt, er ist nicht ein Einzelfall. Also, gibt es schon. Ja, ich glaube schon. Daniel, danke für deine offenen Äußerungen und dass du uns das so geschildert hast. Und viel Spaß mit den Badelatschen deiner Freunde. Jürgen, behalte für dich. Bis bald und gute Sendung. Okay, ich behalte für mich. Tschüss. Jürgen, ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Heike. Die Heike ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Heike. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe eigentlich an. Das ist eine längere Geschichte jetzt. Ich bin seit fast 14 Jahren verheiratet. Mhm. Mein Mann spielt seitdem eigentlich fast nur Computerspiele. Seit 14 Jahren? Ja. Und wir haben uns in diesen ganzen Jahren eigentlich auch ziemlich auseinandergelebt. Ich bin immer wieder auf ihn zugegangen, dass er das dann unterbinden sollte. Mhm. Und das hat dann nicht so richtig funktioniert. Es artet dann teilweise dann auch, dass er mich dann so zwei Wochen gar nicht mehr nicht beachtet hat, runtergeputzt hat. Arbeitet er auch? Ja, er arbeitet. Und wenn er nach Hause kommt, setzt er sich vor den Rechner? Ja, genau. Dann kommt er nach Hause, hat den PC angeschaltet und war dann am Spielen. Mhm. Und wenn er den PC ausgeschaltet hat, dann war eigentlich alles Einzige, dass er nur rüberkam und so, von wegen, dass ich dann... Der Abend liegt für ihn dann einfach so aus, dass ich dann praktisch mit ihm dann ins Bett gehe, mit ihm noch Spaß haben sollte. Ach so, sexuell und, wollte er dann doch noch was von dir. Ja, genau. Mhm. Ich habe dann eigentlich in diesen ganzen Jahren abgeblockt, also die ersten Jahre war das dann so, dass ich da ziemlich drunter gelitten habe. Hatte das, lass mich nur fragen, war das jeden Abend so? Nein, das war nicht jeden Abend so, aber... An den Wochenenden? Hauptsächlich am Wochenende und sowas alles. Aber ich habe die ersten Jahre das dann zugelassen. Ich habe mich auch runterputzen lassen. Ich habe auch 14 Tage, oder wenn er mit mir denn, wenn ich nicht suppuriert habe, dann habe ich auch nicht mit ihm, wenn er mit mir nicht geredet hat, dann habe ich einfach gelitten, habe geweint. Ja. Und jetzt bist du mit ihm noch zusammen? Ja, ich bin mit ihm noch zusammen. Wie ist denn die Situation jetzt? Die Situation ist jetzt, dass wir uns Weihnachten so dermaßen gestritten haben, also dass er auch auf Tour gewesen ist und unter Alkohol einfluss nach Hause gekommen ist und mir da Sachen vorgeworfen hat. Und ich bin eigentlich so ein Typ, ich versuche das auch irgendwie alles zu schlichten. Hm. Und Was hat er dir denn vorgeworfen? Ja, dass ich dick geworden wäre, ich hätte eine dicke Wampe und ich kann das gar nicht alles mehr so aufzählen, das war schon richtig beleidigend. Hm. Eigentlich ging das nicht mehr so das Thema um das Geld, dass ich angeblich das Geld aus dem Fenster schmeiße und er wüsste nicht, wo das ganze Geld bleiben würde. Also das war Weihnachten, da gab es den großen Zoff. Da gab es diesen großen Jetzt Zoff. Jetzt sind wir ein paar Monate vergangen, wie ist es heute? Ja, das war Weihnachten, das ging bis Silvester so, er hat sich bis Silvester, also mir und meiner Tochter nicht genähert, er war beleidigt, ich durfte nichts mehr für ihn kochen, ich durfte ihm auch nicht näher kommen oder sowas alles und dann bin ich an Silvester dann meiner Tochter dann weggegangen, war dann irgendwo anders. Das ist nicht euer gemeinsames Kind? Doch. Doch? Ja. Weil du hast meine Tochter. Hm. Weil ich eigentlich immer nur mit ihr alleine bin. Wie alt ist das Kind? 13. 13. Ja. Und sag doch mal, wie es heute ist. Heute ist eigentlich so, also sie war jetzt ein paar Tage weg, sie war jetzt für 5 Tage weg auf eine Fahrt. Hm. Und ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, in diesen 5 Tagen ist mir das eigentlich so gekommen, dass er mir unwahrscheinlich näher gekommen ist, wo sie nicht da ist. Er schimpft immer ganz viel auf sie, er putzt sie immer runter. Hm. Ne, dies und jenes und das und ich nehme sie eigentlich immer nur in Schutz, weil das eigentlich gar nicht so ist und er kommt mir eigentlich immer sehr viel näher. Wir haben uns einmal auch, bevor sie jetzt weggefahren ist, wo sie jetzt gar nicht in diesem Haus ist, wir kannten das jetzt vorher gar nicht, dass sie jetzt weg war, doch schon ein wenig ein bisschen genähert, aber das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass er in der Öffentlichkeit nicht zu mir steht. Er steht nicht zu mir, er sagt mir, fass mich nicht an und lass mich in Ruhe und schubst mich dann weg. So, wenn wir in der Öffentlichkeit irgendwo unterwegs sind, dann will er so praktisch mit seinen Leuten so alleine sein und ich soll dann so mein eigenes Ding machen. Zu Hause ist er dann mehr so anhänglich und mir gegenüber jetzt, wenn sie jetzt so da ist, versucht er sie dann ganz schnell so abzuschieben, so von wegen, es wird doch ganz schnell Zeit, dass du jetzt mal ins Bett gehst, so unter einem Motto. Und also, der Grund deines Anrufes, versuch dir mal auf den Punkt zu bringen, ist welcher? Dass er eigentlich die ganze Zeit vor seinem PC saß, alleine. Und wenn er das alles in seine eigene Welt, er hat in seiner eigenen Welt gelebt. Mhm. Und danach, wenn sein Ding da ausgeschaltet worden ist, dann war Frauchen da. Oder musste Frauchen parieren. Und jetzt hat sich das irgendwie, wir haben jetzt, Entschuldigung, das habe ich ja vorhin noch gar nicht erwähnt, wir haben ja mal einen tierischen Krach gehabt, wo er das mitbekommen hat, dass ich mit dem Frauenhaus telefoniert habe und dass ich wirklich konsequent gesagt habe, ich will gehen. Mhm. Und danach hat er dieses Spiel gecancelt. Wie lange liegt denn das zurück mit dem Frauenhaus? Seit 2 Monaten. Ach so, und seitdem hat er nicht mehr bis heute gespielt? Nee, hat er nicht mehr. Die Geschichte mit dem Kind, hat das was Besonderes gerade, dass ihr euch angenähert habt, als das Kind nicht da war? Oder war das nur so eine Nebengeschichte? Nee, eigentlich ist mir das jetzt gerade bewusst geworden, dass sie nicht da ist, dass er auf mich zukommt. Dieses ganze Tram-Tram, wo er vorher mal gemacht hat, hier, wir wollen Sex haben, also vorher war er am Spielen ausgeschaltet, Frauchen muss mit nach oben und wenn Frauchen nicht mehr nach oben geht und nicht pariert oder sowas alles, dann gab es 2 Wochen, ne, hat er mich mit dem Arsch nicht angeguckt, so unter Motto. Aber so gewalttätig ist er dir gegenüber nicht geworden? Nein. Das nicht? Nein, das nicht. Aber dann führst du ja eigentlich, Heike, seit vielen, vielen Jahren ein sehr frustriertes Leben. Ja. Ein sehr unglückliches Leben. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Weil das so unterschiedlich ist. Und jetzt gibt er dieses Spiel auf und nun kommen wir uns eigentlich näher und ja, dann haben wir Sex miteinander und dann funktioniert das bei von seiner Seite nicht mehr. Was empfindest du denn für deinen Mann noch? Das ist eine gute Frage. Das ist die wichtigste Frage ist das. Ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil seit 14 Jahren leben wir eigentlich nur nebenher. Nebenher. Mhm. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit nur gekämpft, dass er mit dieser Spielerei aufhört. Wir halten nochmal fest, seit 2 Monaten spielt er nicht mehr. Ja. Das ist schon erstaunlich, ja, ne? Ja. 14 Jahre. Deine oder eure Tochter ist jetzt wieder zurück? Nein. Nein, die ist noch weg. Mhm. Die ist noch weg, ja. Mhm. Würdest du denn sagen, seitdem er nicht mehr spielt, ist er schon ein bisschen angenehmerer Mensch geworden für dich? Für mich auf jeden Fall, für sie glaube ich nicht. Also ich habe immer manchmal so das Gefühl, dass er ein großes Problem damit hat oder sowas alles, dass sie dazwischen steht. Zwischen euch beiden. Und zwischen uns beiden, obwohl es ja eure gemeinsame Tochter ist. Und ja, genau. Er, der Vater, und müsste ja eigentlich seine Tochter sehr lieben. Und, ja. Aber dem ist irgendwie, irgendwas ist da nicht so, wie es sein sollte. Nee, und er hat, jetzt wo sie jetzt nicht da ist, ist er mir sehr nahe gekommen. Also er war ganz anders, wo sie jetzt nicht da ist. Und wo ich das jetzt gar nicht... Jetzt hast du Sorge, wenn sie zurückkommt, dann, dass es wieder anders ist. Ja. Aber das ist ja auch kein Zustand. Ich meine, das ist euer gemeinsames Kind. Es darf ja nicht sein, dass es euch besser geht, wenn sie weg ist und es wieder schlechter geht, wenn sie da ist. Ich möchte ja gerne, dass sie wiederkommt. Mhm. Ich vermisse sie tierisch. Mhm. Also, aber da ist doch grundlegend etwas nicht in Ordnung zwischen euch beiden. Ja. In eurer Ehe. Ja. Ist er ein Typ für eine Eheberatung? Nee. Er lehnt das absolut ab. Ich weiß auch die Geschichte früher von seinen Eltern, wie sie sich getrennt haben. Mhm. Also er ist auch so ein Scheidungskind. Er hat damals gesagt, ich werde mich nie trennen. Das tue ich meiner Tochter nie an. Na gut, aber was tut er jetzt seiner Tochter an? Ne? Ja. Wie er sich verhält, was du gerade so erzählt hast. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob er das ehrlich mit mir meint. Jetzt in dieser ganzen Zeit, also in diesen paar Tagen. Also wir waren ja auch, wie gesagt, in der Öffentlichkeit weg. Jetzt waren wir hier zu Hause mit den Leuten, da war alles in Ordnung, gehen wir in die Öffentlichkeit, dann darf ich ihm gar nicht näher kommen. Mhm. Dann sagt er einfach, zupf nicht an mir rum und geh weg. Klingt alles nicht gut, Heike. Klingt nicht gut. Wenn er schon nicht imstande ist oder nicht bereit ist, zu einer Beratung zu gehen, dann mach du es. Dann geh du alleine. Du hast ja hier jetzt auch angerufen. Ich glaube, aber ich weiß auch gar nicht so recht, wie und was. Und können wir dir im Hintergrund jetzt gleich erklären. Ich finde, du brauchtest doch etwas längeren, also die Möglichkeit, dass du dich länger mit jemandem unterhalten kannst darüber. Und dass man gemeinsam mal sowas überlegt und herausarbeitet. Das können wir natürlich jetzt im Rahmen der Sendung nicht schaffen. Nee, klar, aber ich merke schon, dass du musst mit jemandem reden. Aber das Problem ist auch mit dieser Spielerei, und das will ich auch mal in der Öffentlichkeit sagen, dass die Menschen sich so abkapseln, und wenn sie jetzt einfach mal merken, dass sie verlieren etwas, und das war ja auch dieser Punkt, wo er dann gehört hat, dass ich mit dem Frauenhaus telefoniert habe an dem Abend, oder mitten in der Nacht war das dann auch, unsere Tochter war ja gar nicht im Haus, wo wir uns da gestritten haben und wo ich konsequent gesagt habe, ich werde das am nächsten Tag durchziehen. Und danach hat er sich verändert. Danach hat er sich komplett verändert. Er hat das total gecancelt, Pass dieses auf. Spiel. Heike, wir werden dich jetzt mal anrufen. Mhm. Dann kannst du in Ruhe mit meiner Psychologin, mit Sabine, beraten, was du tun solltest. Ich finde, du solltest dich ausführlich beraten lassen, um dann für dich auch eine Entscheidung zu treffen. Ich finde eigentlich die Situation eigentlich unzumutbar für dich, in der du da ausgesetzt bist. Hoffe, dass es eine gute Lösung und eine richtige, eine neue Fügung gibt. Wir würden dich jetzt anrufen und die Sabine ruft dich dann gleich an. Mhm. Liebe Heike, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Marie. Marie ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Die zweite Marie heute in der Sendung. Ja, das habe ich vorhin schon mitgekriegt. Ich habe so ein bisschen zugehört und ja. Hallo Marie, was geht's bei dir? Ja, also ich habe am 11.05. geheiratet und zwar ein Japaner und ich werde morgen auswandern. Oh. Ja. Sag bloß nach Japan. Ja. Mann. Also erstmal Glückwunsch zur Hochzeit. Dankeschön. Ein Japaner? Ja. Nach Japan? Ja. Das ist ja nun ganz weit und ganz fremd. Ganz weit, genau. Und das ist eigentlich auch das Problem. Also kannst du Japanisch? Ich, es geht. Also es kommt jetzt erst so, also mein Mann kann fließend Englisch, zumindest das Problem, dass man dann so, ja, ein bisschen sprachfaul ist, ne, weil ich ja selber fließend Englisch kann und dann kommt man ins Japanische nicht so richtig gut rein. Aber das geht, da werde ich wohl eigentlich auch noch in der Zeit jetzt reinkommen. Nur, also mein Problem ist eigentlich jetzt, also ich lasse meine Familie jetzt zurück. Hm. Also alles lässt du zurück? Ja, alles. Deine Freunde, deine Familie, alles, Bekannte, alles lässt du in Deutschland? Ja. Und die Sache ist halt, also mein Papa ist jetzt alleine. Also meine Mama hat vor anderthalb Jahren Selbstmord begangen. Mhm. Und ich war eigentlich dadurch, dass ich die Letzte im Haus bin, also den Nesthaken, ich war noch so ein bisschen die Stütze. Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich auch dann hier halt gewohnt. Mhm. Und ich habe dadurch, dass mein Papa und ich haben meine Mama morgens gefunden und das hat uns irgendwie, dieses Erlebnis hat uns auch nochmal so noch mehr zusammengeschweißt. Also tut es dir schon sehr leid, dass du deinen Vater dann alleine lassen? Ja. Wie alt ist dein Vater? Also mein Papa ist dieses Jahr 54 geworden. Ja. Und noch fit? Alles okay so? Eigentlich schon. Ja. Und also, du hast Geschwister? Ich habe Geschwister. Wie viel? Genau. 3 Stück sind alle älter als ich. Und die haben auch einen guten Draht zu deinem Vater? Nicht so gut wie ich, würde ich sagen. Also ist der Vater das Hauptproblem? Ja. Mhm. Ja, also. Aber die Entscheidung ist für dich ganz, ganz, ganz glasklar. Du willst es machen? Ja, also ich habe mich da riesig drauf gefreut, dass ich das machen kann. Dass ich, ja, ich sag mal so, es war schon immer mein Traumland. Ne? Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt jemanden kennenlerne. Das ist auch eine komische Sache. Hast du ihn in Japan kennengelernt? Ja, ich hab Working Holiday gemacht. Working Holiday? Ja, genau. Das machen ja die meisten immer in Australien. Und das habe ich halt in Japan gemacht. Also man macht Ferien und arbeitet da. Genau, genau. Ich habe auf Biohöfen da gearbeitet. Und und da hast du ihn kennengelernt. Und dann hast du ja gesagt, ja, ich nehme dich, aber du musst hier hinkommen. Ja, also ich habe ihn quasi so ein bisschen verzwickt kennengelernt. Also ich kenne seine Freundin, seine Ex-Freundin. Er war mal in New York, hat er studiert und sie war mit ihm da zusammen. Und die hat mich quasi so ein bisschen vermittelt. Ja, willst du den nicht mal besuchen? Da, ich kenne den da halt. Und ich bin dann da mal hingefahren, weil ich halt gerade in Japan war und er halt in Kyoto, der alten Kaiserstadt, gewohnt hat zu der Zeit. Und ich wollte da eigentlich erst gar nicht hin, fremder Mann und ich allein und Und also ich bin dann da hingekommen, habe da eine Woche gewohnt und am Ende der Woche kam es dann, wozu es kommen muss. Und wie lange kennst du ihn denn jetzt schon? Ich kenne ihn jetzt seit 2 Jahren und bin auch so lange mit ihm zusammen. Ah ja. Und in welche Stadt wirst du in Japan gehen? Also wir sind zwischen Osaka, also Osaka sagt man ja in Deutschland, Osaka, genau, zwischen Osaka und Kyoto sind wir. Und was wirst du da beruflich machen? Also da ich ja mein Studium jetzt erstmal geschmissen habe, kann ich da so jetzt bis jetzt noch nicht so viel machen. Ich arbeite im Moment erst mal im Büro seines Vaters mit, der hat mit Immobilien zu tun. Mhm. Und was für ein Studium hast du denn hier geschmissen? Japanologie. Ach, das ist aber ärgerlich. Ja, das ging nicht zusammen. Also und das kannst du da nicht fortsetzen? Nee, das also studieren, Hut ab, also auch wenn wir jetzt diese kleinen Studiengebühren da haben, was man im Ausland so bezahlt, da haben wir hier gar nichts gegen. Also so, da ist bezahlt noch viel, man noch teurer und noch komplizierter. 10.000 Euro im Jahr. Das kann ich mir nicht leisten, das geht nicht. Mann, Marie, das ist aber ein Abenteuer. Ja. Das wird ein Abenteuer. Mhm. Was sagt denn dein Vater? Ja, also der muss es jetzt erstmal so ein bisschen hinnehmen. Ich meine, als ich das gesagt habe, was ich mache, war ich gerade auch nicht in Deutschland. Da konnte er dann sowieso nicht so viel sagen. Aber er hat so ein bisschen die Stellung meiner Mom übernommen. Das heißt, er will so ein bisschen einmal derjenige sein, der die Regeln aufstellt, aber auch derjenige, der nachgibt. Mhm. Und da hat er dann einfach nachgegeben und gesagt, ja, wenn das dein Weg ist, dann machst du das. Ja, wahrscheinlich ist auch der richtigste Satz, den man als Vater sagen kann und muss. Ja, ja, klar. Er kann dich ja nicht hier festbinden und dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn du weggehst. Ja, ja. Es ist dein Weg. Vielleicht führen dich die Wege auch wieder zurück nach Deutschland, wer weiß es. Aber du bist erst 24 und es ist ja auch eine tolle Sache, sowas mal zu erleben und ja, in so ein ganz anderes Land einzutauchen. Ja, ja. Ich finde es im Prinzip toll und bemerkenswert. Muss aber jetzt abbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, ja. Liebe Marie, alles Gute wünsche ich dir für dein neues Leben in Japan. Ich danke dir. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Stefan Waltershausen. Morgen heißt unser Thema gerade passiert.